Der Tag schlägt Augenblicke aus dem Rahmen, die in das Meer der schwarzen Farbe fallen, Gedanken leer wie eine leichte Brise und manchmal mehr, als wir zu wissen glauben. Vergänglich weicht das Abendlicht der Erde und löst sich auf in einem steten Wandel aus Worten, die in Widerworten enden und einem Anfang gleich das Ende gönnen. Im Mittelpunkt steht diese Weite, Leben, das aus dem Boden bricht, um zu erblühen und sich im Inneren zu optimieren. Du hast es angeregt, mit dir zu sterben. Jetzt wirkt das Chaos, liegt in deinen Händen. Was übrig bleibt, darf sich für tot erklären.